утро. Schönen guten Morgen. Кто-то хорошо отдохнул на этой неделе, да? Also jemand hat sich richtig gut ausgeruht diese Woche. Ну, нам в среду вас не хватало. Mittwochs habt ihr uns gefehlt. Но нам тоже было хорошо. Aber uns ging's auch gut hier. Мы очень рады за вас, молодежь, что вы отдохнули. Wir freuen uns für euch, Jugendliche, dass ihr euch so gut ausruhen konntet. Это все опыт, это все воспоминания. Das sind alles gute Erinnerungen, Erfahrungen. Это все дружба. Das ist alles, was mit Freundschaft zu tun hat. Будет сопровождать вас всю вашу жизнь. Was euch euer Leben lang begleiten wird. Даже когда волосы седые будут. Auch wenn ihr graue Haare будете haben рассказывать werdet, своим внукам. Werdet ihr das euren Enkelkindern erzählen. Если Господь еще не придет. Wenn der Herr dann noch nicht da war. Знаешь, как я там. Weißt du, wie das dort war? Okay. Не пропускайте такое время, цените also, это. Verpasst sowieso eine Zeit nicht und schätzt diese Zeit. Да. Okay. Хорошее время. Okay, gute Zeit. У нас сегодня. Haben wir heute. Аминь. Amen. Один христианин молится. Ein Christ betet. Господи, зачем ты дал людям уши? Herr, wozu hast du den Menschen die Ohren gegeben? Они все равно тебя не слушают. Die hören doch sowieso nicht auf dich. В 2020 году будет пандемия, сын мой. 2020, mein Sohn, wird eine Pandemie stattfinden. И что, и тогда они начнут тебя слушать? Und werden sie dann auf dich hören? Нет. Но им будет за что зацепить их маски. Aber sie werden etwas haben, wo sie ihre Maske mal anhängen können. Давайте прославим еще раз Бога. Lass uns noch mal unseren Herrn preisen. И пусть у нас сегодня будут уши, которые слышат. Und lass uns heute solche Ohren haben, die auch hören. А не только чтобы маски зацепить, да? Und nicht nur, dass wir unsere Masken dahinter klemmen. Okay. Okay. Мы слышали, что последнее время Бог особенно зовет свой народ. Also wir haben gehört, dass Gott in der letzten Zeit besonders sein Volk dazu aufruft, чтобы мы начали ходить в духе, damit wir anfangen im Geist zu wandeln. Поэтому мы начали вот такую эту замечательную серию. Deswegen haben wir auch mit dieser wunderbaren Predigtserie научиться сверхъестественному. Das Übernatürliche lernen. Mhm. Моя тема сегодня. Und mein Thema heißt heute. Внимание ищется вера. Glaube gesucht. Mhm. Вот если ты сегодня здесь, also wenn du heute hier bist, значит, у тебя есть вера. Dann hast du den Glauben. Но ты никогда не узнаешь, насколько сильна твоя вера, aber du wirst niemals erfahren, wie stark dein Glaube tatsächlich ist, пока ты не пройдешь испытания. Solange du Prüfungen nicht durchgehen kannst, потому что только кризисы, wirst. Они обнажают то, что у нас в сердце. Denn nur durch eine Krise bringen sie hervor, was in unserem Herzen so ist. Не наши такие святые слова или молитвы. Nicht unsere so heilige Worte oder unsere Gebete. Показывают, что тут, да? Zeigen, was dort ist. Но именно вот испытания, они выдавливают вот именно то, что у нас вот самих есть. Sondern genau diese Prüfungen bringen das heraus, was in unserem Herzen so ist. И все-таки мало понять то, что у тебя в сердце. Und doch es ist zu wenig zu verstehen, was in deinem Herzen ist. Надо с этим еще разобраться. Man muss noch damit sich beschäftigen. Пройти вот через этот кризис. Man muss durch diese Krise mal durchgehen. Mhm. И поэтому. Und deshalb. Нам нужна сверхъестественная вера. Brauchen wir das übernatürliche Glauben. Чтобы не ослабеть. Um nicht schwach zu werden. Но наоборот стать сильнее. Umgekehrt dann stark zu werden. Скажи аминь. Sag mit mir Amen. Аминь. Amen. Один день сменял другой. Ein Tag hat den anderen gewechselt. Вот уже месяц две вражеские армии противостоят друг другу. Und schon seit einem Monat widerstehen sich zwei feindliche Armeen. Саул устал. Der Saul und устал. Saul ist müde geworden. Mhm. Все ожидают от него каких-то решительных действий. Alle erwarten von ihm irgendwelche entscheidenden Handlungen. Но он никак не может понять, какое ему принять решение. Aber er kommt immer noch nicht drauf, welche Entscheidung er treffen soll. И он вспоминает. Und er erinnert sich. Он чувствует этот груз ответственности. Er fühlt diese Last der Verantwortung auf sich. Но не может ничего решить. Aber kann sich für nichts entscheiden. И он вспоминает. Und er erinnert sich. Как израильтяне стали просить у Бога царя. wie die Israeliten begonnen haben, Gott zu bitten um einen König. Как пророк Самуил помазал его на царство. Wie der Prophet Samuel ihn auf die Königherrschaft gesalbt hat. И Бог ответил. Und Gott antwortete ihm. Нет, я ваш царь. Nein, ich bin euer König. Я ваш Бог, и я веду вас. Ich bin euer Gott und ich führe euch. Никакое человеческое царство не может сравниться с моим царством. Kein menschliches Königreich kann sich mit meinem Königreich vergleichen. Народ ответил: Да мы понимаем. Und das Volk antwortete: Ja, wir verstehen das. Но мы все равно хотим царя, как у других народов. Aber wir wollen trotz allem einen König wie bei allen anderen Völkern auch. И Бог уступает им. Und Gott gibt nach. Он избирает Саула. Er erwählt den Saul. Он был самый красивый, самый видный из всех израильтян. Er war der Schönste, er war derjenige, der von dem ganzen Volk besonders war. Он был самым достойным. Er war der Würdigste. И вот здесь этот громила Голиаф. Und hier dieser Monster Goliath, который каждый день выходит на поле, der jeden Tag auf das Feld geht, и орет, und schreit raus, «Эй, вы трусы! Эй, ihr seid Vikinge! Вы хотите сразитесь со мной! Wenn ihr wollt, also ihr wollt nicht mit gegen mich kommen, kämpfen. Побеждающие наследуют все. Denn diejenigen, получат все. Denn diejenigen, die siegen, die bekommen alles, also die erben alles. И вот от этого рева у всех просто стыла кровь в жилах. Und alleine von diesem Schreien sind die anderen erstarrt vor Angst. И у Саула тоже. Und der Saul auch. И он никак не мог понять, что ему делать. Und kam irgendwie nicht drauf, was tun soll. О, если бы Бог все еще был царем над Израилем. Oh, wenn der Herr immer noch der König über das Israel wäre, так думает Саул. So denkt sich der Saul. Ну вот отец отправляется у младшего сына Давида пастушка к братьям. Und der Vater vom David schickt den als noch einen jungen Hirten dahin zu seinen Brüdern. На поле боя. Auf das Kampffeld. И говорит: Проведай братьев. Und sagt: Du sollst die besuchen, deine Brüder. И быстро домой. Und schnell wieder nach Hause. Никуда не лезь. Du sollst dich nirgendwo einmischen. Не рискуй. Riskiere nichts. Домой. Sondern nur nach Hause. И разве отец знал? Hatte denn der Vater gewusst, что вот его младший сын, dass genau sein kleinster Sohn, в котором никто не видел воина, in dem keiner einen Kämpfer gesehen hat, которого, в общем-то, никто не замечал даже, denn eigentlich niemand vorher bemerkte, именно он спасет израильтян от genau филистимлян. Er wird die Israeliten vor den Philister retten. Саул, который был помазанный, избранный Богом лидер, und der Saul, der gesalbt wurde zu einem Leiter, von seinem Königreich. Он не смог победить врагов. Er konnte die Feinde nicht besiegen. И вместо себя он посылает вот этого пацана, вот этого подростка Давида, скажем так. Und anstatt, dass selber aufs Feld geht, schickt diesen jungen Kerl, diesen ja, auf das Feld. Знаете, он даже Саул, он даже не воспринимал Давида всерьез. Wisst ihr, Saul hat nicht einmal den David ernst genommen. Можно было всегда притвориться. Man konnte immer so tun. Ну, типа, als, да он сам, кто его просил туда лезть, типа он без спроса побежал, man konnte ja so tun, als ob so ungefähr der Junge wollte doch selbst dahin. Да, и вот Саул дает Давиду свое снаряжение. Und so gibt der Saul seine Rüstung dem David. Давид ходит, в них ходит. Der David läuft und läuft so in dieser Rüstung hin und her. И он понимает, что это не мои методы поражать врага. Und begreift, dass es nicht seine Methoden, um den Feind niederzustrecken. У Давида свои методы борьбы. Der David hat seine eigenen Methoden des Kampfes. Ну, вы знаете, да, чем закончилась эта история. Ihr wisst ja, wie die ganze Geschichte ausging. Раскручивается проща. Er hat seine Steinschleuder praktisch in ihn geschmissen. Камень летит в лоб Голиафа. Der Stein fliegt in die Stirn von dem Goliath. Израильтяне бегут, поражают врага. Die Israeliten gehen und wollen seinen Feind niederstrecken. И тут уже люди поют хвалебную песнь Давиду. Und die Menschen fangen an, ein Loblied einzustimmen für den David. Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Der Saul hat tausend niedergestreckt, aber der David zehntausende. Что? Was? Это меня Бог избрал царем. Gott hat doch mich als Это ein König erwählt. Это я был самый достойный. Ich war dochjenige, der würdigste war dafür. Думал Саул. So hat sich der Saul gedacht. Вы смотрите, когда народ израильский попросил у пророка Самуила царя, schaut her, aber als das Volk von Israel Gott drum gebeten hat, ihnen einen König zu geben, Бог им ответил, hat Gott ihnen geantwortet, вы отвергли меня, ihr habt mich abgelehnt. Я был вашим царем. Ich war euer König. Я вел и направлял вас. Ich habe euch geleitet und ich habe euch geführt. Но вы отвергли меня. Aber ihr habt mich abgelehnt. И избрали человека, плоть. Und habt einen Menschen erwählt, praktisch das Fleisch. Mm-hmm. И вот смотрите, когда Бог был им их царем. Schaut her, und als Gott ihr König war. Они жили беспроигрышной жизнью. Sie haben ein Leben ohne Verluste geführt. Он давал им победы. Er hat ihnen Siege gegeben. Он давал им чудеса. Er gab ihnen Wunder. Они постоянно жили вот в этой Божьей славе. Sie haben sich ständig befunden in dieser Gott seine Herrlichkeit. Но не отвергли его. Aber sie haben ihn abgelehnt. И избрали человека. Und haben einen Menschen dafür auserwählt. Посмотри, когда ты полагаешься на свою плоть. Schau her, wenn du dich auf dein Fleisch beruhst oder verlässt, тогда ты всегда будешь проигрывать. Dann wirst du immer verlieren. Но если ты изберешь своим царем Господа, aber wenn du als deinen König den Herrn auswählst, тогда ты будешь жить беспроигрышной жизнью. Dann wirst du ein Leben leben, wo du nicht verlierst. Знаете, в чем была разница между Саулом и Давидом? Wisst ihr, wo der Unterschied lag zwischen David und Saul? Коротко говоря. Also kurz gesagt. Саул жил для себя. Saul lebte für sich. Для своей славы. Für seine Ehre. Давид для Бога. Und David für Gott. Саул наслаждался и пользовался своими привилегиями. Saul hat genossen seine Privilegien und liebte es, so zu leben. David, он брал на себя ответственность. Und der David hat eine Verantwortung auf sich genommen. Саул чуть что бежал сразу к пророку Самуилу. Beim Saul, wenn Schwierigkeiten kamen, lief gleich zum Propheten Samuel. David верил. Und der David hat geglaubt. Его борьба была на коленях. Sein Kampf war auf den Knien. Он молился. Er betete. И пробивался. Und durchbrach. Saul любил себя и свой комфорт. Aber der Saul liebte sich selbst und seinen Komfort. Und David любил Бога и его дело. Aber der David hat Gott geliebt und seine Werke. И поэтому Бог сделал его человеком по своему сердцу. Und deswegen hat ihn zu einem Menschen gemacht nach seinem Herzen. Хочешь быть человеком по сердцу Божьему? Willst du ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein? Тогда поставь Бога и то, что Божье, главным приоритетом в твоей жизни. Dann stelle Gott und was Gottes ist als höchste Priorität in deinem Leben. Тогда ты будешь жить в Его славе. Dann wirst du auch in seiner Herrlichkeit leben können. Просто ganz твоей einfach. Обычной жизни каждый ganz день. Ganz einfach in deinem Alltag, in deinem alltäglichen Leben. Не на какой-то конференции. Nicht nur auf irgendeiner Konferenz. Не на каком-то особом богослужении. Nicht auf einem besonderen, irgendeinem besonderen Gottesdienst. Вот ты реально будешь переживать вот эти сверхъестественное Божие присутствие в твоей жизни. Aber du wirst in real diese Gottes Herrlichkeit, seine Gegenwart in deinem alltäglichen Leben spüren und sehen. Знаете, я иногда задумываюсь. Wisst ihr, ich mache mir manchmal so Gedanken. Чем мы отличаемся от первых христиан? Wie unterscheiden wir uns von den ersten Christen? Насколько мы похожи вообще с ними? Wie ähnlich sind wir ihnen überhaupt? Вот, например, когда мы читаем эту историю про Ананию и Сапфиру, помните? Wenn wir zum Beispiel über Anania und Sapphira lesen, ihre Geschichte. Я когда читаю эту историю, у меня просто в голове не укладывается. Ich lese manchmal diese Geschichte und ich verstehe das Ganze nicht so. Смотрите, richtig. Когда зародилась первая церковь? Schaut ihr, wo die erste Gemeinde gegründet wurde? Тогда не было социальных служб. Dort gab es keine sozialen Organisationen. Христиане были гонимы. Die Christen wurden verfolgt. Поэтому они образовывали такие коммуны. Deswegen haben wir sie solche Kommunen gegründet. Где нужды каждого нуждающегося могли быть удовлетворены. Wo jeder, der Not hatte, seine Not befriedigt wurde. Такой коммунизм у них своеобразно был. Das ist so eine Art, Kommunismus. Mm-hmm. И те, кто были побогаче. Und diejenigen, die reicher waren. Они продавали свои имения. Sie haben ihre Besitz verkauft. Приносили деньги к ногам апостолов. Und haben das zu den Aposteln gebracht. Да, и потом все это из общей кассы распределялось очень нуждающимся. Und dann wurde aus der gemeinsamen Kasse an die Leute praktisch, die Not hatte, verteilt. И, конечно же, те, кто жертвовали своим имуществом. Und natürlich diejenigen, die ihren Besitz geopfert haben. Они были в особом почете. Sie wurden besonders geehrt. И, наверное, считались более духовными, так думаю. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, dass sie geistlicher waren. И вот здесь эта пара, Анани и Сапфира. Und dieses Ehepaar, Ananima und Sapphira. Анани и Сапфира. Анания и Сапфира. Они решили слукавить. Sie haben beschlossen, ein falsches Spiel zu spielen. Они продали свое имущество. Sie haben ihren Besitz verkauft. Но решили что-то для себя утаить. Aber sie haben beschlossen, etwas für sich zu behalten. И вот Анания приносит эти деньги апостолам. Und der Anania bringt das Geld zu den Aposteln. Петр смотрит на него. Der Petrus schaut ihn so an. И говорит: «За столько ли вы продали свое имение?» Also für wie viel habt ihr euren Besitz verkauft? Да, за столько, это вот все деньги. Ja, ja, für so und so viel. Петр говорит ему. Und der Petrus sagt so zu ihm. Все, что вы имели. Alles, was ihr gehabt это было ваше. Das hat euch gehört. И вы могли с этим делать все, что хотите. Und ihr hättet damit machen können, was ihr gewollt hättet. Зачем же ты солгал Духу Святому? Wozu hast du denn den Heiligen Geist angelogen? Hä? Hm? Духу Святому? Heiligen Geist? Да разве я смог бы солгать Богу? Würde ich denn Gott anlügen können? Это же люди. Das sind doch Menschen. Но знаете, Бог увидел эту ситуацию по-другому. Aber wisst ihr, Gott hat diese Situation anders gesehen. И его святость не смогла это вынести. Und seine Heiligkeit konnte das nicht ertragen. И мы читаем, что Анания тут же умер на месте. Und wir lesen, dass der Anania an derselben Stelle tot umgefallen war. И то же самое случилось с его женой. Und dasselbe ist auch mit seiner Frau passiert. Представляете, в какой святости жили вот эти первые христиане? Also könnt ihr euch überhaupt vorstellen, welche Heiligkeiten die ersten Christen gelebt haben? Что вот, так сказать, за простой обман, да, были наказаны эти двое смертью? Dass für eine einfache Lüge die beiden mit dem Tod bestraft wurden. Простой обман, да, так говорим. Also да, ein einfacher. Я не думаю, что эта история была повсюду. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte überall so war, so stattgefunden hat. Я думаю, что вот эта история, она дошла до нас. Ich denke, dass diese Geschichte uns erreicht hat. Для того, чтобы мы не обольщались с вами по поводу Божьей благодати. Damit wir uns nichts vormachen, was Gottes Gnade anbetrifft. Потому что Бог это не только благодать. Denn Gott ist nicht nur Gnade, но это также святость. Aber auch Heiligkeit. Благодать. Gnade. Любовь. Liebe. Но и святость. Aber auch Heiligkeit. Нельзя забывать об этом. Man darf das nie vergessen. Вы знаете, вера нам нужна не только для того, чтобы получать просимое. Wisst ihr, und wir brauchen unseren Glauben nicht nur dafür, um das zu bekommen, was wir erbeten haben. Но также для того, чтобы жить свято, сверхъестественной жизнью. Aber auch dafür, heilig zu leben und ein übernatürliches Leben zu leben. Вот какие ценности были у первых христиан? Also welche Werte hatten die ersten Christen? Чтобы они могли так верить. Damit sie so glauben konnten. Отличается ли наша вера от их веры? Unterscheidet sich unser Glaube mit etwas von ihrem Glauben? Oder ist er anders? И какая вера нужна нам сегодня в наш век скептицизма, индивидуализма? Und welchen Glauben brauchen wir in unserer Zeit, wo so viel Skepsis und Zweifel gibt? Какая вера нужна тебе? Welchen Glauben persönlich brauchst du? Смотрите, мы слышали про гадаринцев, да, пастора? Schaut her, wir haben über die Gesariner gehört vom Pastor letztes Mal. Они увидели чудо. Sie haben ein Wunder gesehen. Но их реакция была странная. Aber sie haben eine seltsame Reaktion darauf они gehabt. Они попросили Иисуса удалиться. Sie haben Jesus gebeten, dass er weggehen soll. Потому что им не нужно было это чудо. Weil sie wollten, also sie haben das nicht notwendig gehabt, diesen Wunder. Это чудо Wunder. Было неудобно для них. Dieser Wunder war unbequem für sie. Потому что зачем им что-то менять, когда им и так хорошо? Wozu sollen sie etwas ändern, wenn ihnen trotz allem so gut geht, wie es ist? Вы понимаете, вот так же сейчас. Versteht ihr mich? Genauso verhält sich das heute. Если мы говорим сегодня о святости, wenn wir heute über die Heiligkeit sprechen, многие христиане, viele Christen, они также не хотят ничего менять в своей жизни. Sie wollen ebenfalls nichts in ihrem Leben verändern. То есть мы охотно хотим пользоваться этими благами, да, Бога. Also wir gebrauchen sehr gerne diese Güte oder dieses Gute, was uns Gott geben will. Но что мы готовы отдавать? Aber was sind wir bereit zu geben? Что мы готовы для этого сделать? Was sind wir bereit dafür zu tun? Как далеко мы готовы пойти? Wie weit sind wir bereit zu gehen? Мы часто не готовы напрягаться. Wisst ihr, wir sind sehr oft nicht bereit, uns anzustrengen. У нас сегодня есть страховки, адвокаты, социальные службы. Wir haben heute Versicherungen, Rechtsanwälte, wir haben heute soziale Organisationen. Мы готовы платить любые деньги, лишь бы только не напрягаться. Wir sind bereit, jegliches Geld zu zahlen, aber Hauptsache, wir strengen uns nicht an. Конечно, это делает нашу жизнь проще, это хорошо, да. Natürlich macht das unser Leben einfacher und es ist gut. Да. Но Но вера — это вызов. Aber der Glaube ist ein Aufruf, ein Ruf oder eine Herausforderung. Вера — это напряг. Der Glaube bedeutet eine Anstrengung. Вера требует развития личности. Der Glaube fordert die Entwicklung der Persönlichkeit. Дисциплины. Disziplin. И она, вера, она разрывает пространство твоего мирка. Und der Glaube zerreißt von deinem kleinen, von de, also der Glaube zerreißt so deine kleine Welt, was du dich so eingebildet hast. И ведет тебя на новый сверхъестественный уровень. Und führt dich auf die neue übernatürliche Ebene. В сферы Божьей славы. In die Sphären von Gott seine Herrlichkeit. Понимает меня кто-то здесь? Versteht mich jemand hier? Да, спасибо. Dankeschön. Okay. Смотрите, мы читаем также о реакции самарян. Wir lesen auch über die Reaktion von den Samariter. Это описано в 4 главе апостола Иоанна. Das steht in im Evangelium von Apostel Johannes. Реакция самарян, она отличалась от реакции гадаринцев совершенно противоположно. Die Reaktion von Samariter war komplett gegensätzlich der Reaktion von den Gesarener. Вот эта история, когда Иисус сидел у колодца, разговаривал с блудницей, помните? Ihr könnt euch bestimmt an die Geschichte erinnern, wo Jesus am Brunnen da saß und mit einer Hure gesprochen hat. И вот Иисус поговорил с этой женщиной. Und so hat Jesus mit dieser Frau geredet. И она поверила. Und sie hat angefangen zu она glauben. Она бежит в город. Sie rennt in die Stadt. Она зовет людей. Sie ruft Menschen и zusammen. И говорит, придите, посмотрите. Und sagt, kommt und schaut euch das selbst an. Не он ли Мессия? Ist denn nicht der Messias? И мы потом читаем. Und dann lesen wir danach, что вот эти самаряне, они выбежали из своих домов. Dass diese Samariter aus ihren Häusern rausgerannt sind. И они даже стали удерживать Иисуса, чтобы он еще остался на них на пару дней. Die haben auch versucht, Jesus zu halten, damit er noch ein paar Tage bei ihnen bleiben kann. Смотрите, что еще удивительно. Schaut ihr, was noch erstaunlich ist? Они еще даже ни одного чуда не видели. Sie haben noch nicht einmal ein Wunder gesehen. Они просто услышали, как какая-то грешница, которую они все презирали. Sie haben einfach nur gehört, dass irgendeine Sünderin, die sie verachtet haben, сказал, что он якобы пророк, вот говорил мне erzählt hat, dass ein Prophet ist und was so erzählt hat. И вот люди выбежали навстречу Иисусу. Und so sind die Menschen Jesus entgegengerannt. Но. Aber. Но. Aber. Они имели открытые сердца. Sie hatten offene Herzen. Они услышали. Sie haben gehört. Они поверили. Sie haben geglaubt. И они поняли самую суть Евангелия. Und sie haben den Sinn vom Evangelium verstanden. Смотрите, израильтяне не поняли. Schaut her, die Israeliten haben es nicht begriffen. Хотя Иисус там постоянно каждый день ходил и проповедовал. Obwohl Jesus dort täglich gepredigt hat. Хотя Иисус там так столько чудес совершил. Obwohl Jesus dort so viele Wunder vollbracht hat. Они не поняли. Aber sie haben immer noch nicht begriffen. Фарисеи, книжники, священники не поняли. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester haben das nicht begriffen. Потому что их сердца были полны религиозной гордости. Weil ihre Herzen voller religiöser stolz waren. Даже ученики Иисуса не совсем догоняли, что он имеет в виду. Sogar die Jünger von Jesus haben nicht ganz begriffen, was Jesus so gemeint hat. А эти самаряне, aber diese Samariter, которые были отделены от Израиля даже, die да недостойны, von Israel praktisch abgegrenzt waren und die nicht würdig waren, они поняли самую суть. Die haben den eigentlichen Sinn verstanden. Давайте прочитаем. Lass uns das mal vorlesen. Иоанна 4, 39-42. Aus Johannes 4 und die Verse 39-42. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte. Dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Aber er blieb noch 2 Tage. So konnten alle hören und darauf glaubten noch viele Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir glauben ihn jetzt selbst. Wir glauben ihm. Wir haben jetzt ihn selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Помните веру римского сотника? Könnt ihr euch an den Glauben von dem Hauptmann erinnern? Когда von dem römischen Hauptmann, просто попросил Иисуса, der einfach Jesus gebeten hat, чтобы он просто приказал совершиться исцеление его слуги. Dass er einfach befiehlt, dass sein Diener geheilt wird. Да, и эта вера этого римского сотника очень впечатлила Иисуса. Und der Glaube von diesem römischen Hauptmann hat Jesus sehr beeindruckt. Или вера Закхея, мытаря Закхея. Oder zum Beispiel den Zachäus von dem Иисус проповедовал. Jesus hat gepredigt. Там была толпа людей. Dort gab's eine Menge von Menschen. И вот этот Закхей, который был маленьким ростом, он не видел Иисуса. Und dieser Zachäus, der so klein war und kleinwüchsig war. Он залезает на дерево. Er krabbelt auf einen Baum. Все слышат эти слова, то, что говорит Иисус. Alle hören auf diese Worte, was Jesus so spricht. Закхей слышит. Zachäus hört es. Он верит. Er glaubt. И он сразу приступает к действию. Und er fängt sofort an zu handeln. Пойду и изменю свою жизнь. Ich gehe und verändere mein Leben. И Иисус обратил на него внимание. Und Jesus bemerkte ihn. Ну, знаете, была также, было также неверие, которое негативно впечатлило Иисуса. Wisst ihr, aber es gab auch so ein Unglauben, was Jesus negativ beeindruckt hat. Он говорил тем городам, которых он много проповедовал, явил чудес, но они не поверили в него. Er hat mal zu den Städten geredet, wo er Wunder getan hat, aber sie an ihn nicht geglaubt haben. Горе тебе, Вифсаида, горе тебе, Хоразин. Das sind zwei Städte, Хоразин und Бетсаида. Потому что если бы вас были, если бы в те, если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные вас, то они бы покаялись. Wenn in Tyrus und Sidon solche Wunder vollbracht worden sind, dann wären sie, dann hätten sie sich bekehrt. Но они не покаялись. Aber sie haben sich nicht bekehrt. Вот какая у тебя сегодня вера? Was hast du heute für einen Glauben? Загляни в свое сердце. Schau mal in dein Herz hinein. Душевная. Ist es seelische, спасающая, rettende или сверхъестественная, oder das übernatürliche Glauben, которое ведет тебя в сферу Божьей славы, was dich in die Sphären Gottes Herrlichkeit führt. Вы знаете, вера – это не ощущение. Wisst ihr, der Glaube ist nicht das, was du spürst oder deine Вера Gefühle. Это выбор. Der Glaube ist eine Wahl. Когда ты выбираешь верить, wenn du wählst zu glauben, даже если ты ничего еще не чувствуешь, auch wenn du noch nichts so fühlst, тогда Дух Святой начинает работать с тобой. Dann fängt der Heilige Geist mit dir an zu arbeiten. Он начинает пробуждать твой дух. Er fängt an, deinen Geist zu erwecken. Пробуждать вот эти все рецепторы, которые делают тебя чувствительным к Божьим действиям. Er fängt an, diese ganzen Rezeptoren wieder zu erwecken, die dich zu Gottes Handlungen führen. Ты только решил, у тебя ты еще ничего не чувствуешь. Du hast erst einmal beschlossen und hast gewählt, und du fühlst noch nichts. Но Бог берет тебя уже в свой процесс. Aber Gott schließt dich in seinen Prozess schon hinein. Вы знаете, Иисус переживал тогда. Wisst ihr, was Jesus damals so erlebt hat oder gespürt hat? Переживал. Er hat sich Sorgen gemacht. Да. Okay, er hat sich Sorgen gemacht damals. Он, вот этот вопрос, он также к нам звучит. Und auch heute ertönt diese Frage an uns. Когда приду, wenn ich komme, найду ли веру на земле? Werde ich den Glauben denn auf der Erde finden? Иисус ищет веру в нас. Jesus sucht nach dem Glauben in uns. Иисус ищет веру в тебе. Jesus sucht den Glauben in dir. Вы знаете, перед своей смертью Иисус молился за своих учеников. Wisst ihr, vor seinem Tod hat Jesus gebetet mit seinen Jüngern. И за будущую церковь. Er hat für die Jünger gebetet und auch für die zukünftige Gemeinde. Давайте мы прочитаем Иоанна 17, 21-22. Lass uns das aus Johannes 17, die Verse 21 und 22 lesen. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины. Едина. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Смотрите, если Иисус сам лично об этом молился, schaut ihr, wenn Jesus persönlich selbst darüber gebetet hat, значит, это важно быть в единстве с его церковью. Dann ist es sehr wichtig, in Einigkeit oder in Einheit der Gemeinde zu sein. Und смотрите, во-первых, schaut ihr als erstes, тогда уверуют другие, dann werden die anderen glauben, когда они увидят, что мы в Боге, Бог в нас, wenn sie sehen, dass wir in Gott sind und Gott in uns ist. И второе, und das zweite, тогда его слава будет через нас проявляться. Dann wird seine Herrlichkeit durch uns den anderen gezeigt. 22 стих. Den Vers 22. И потому что свои дары Бог, он дал для церкви, а не одиночка. Deswegen, deshalb hat er die Gaben der Gemeinde gegeben und nicht jedem getrennt, so einzeln. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Бог дал свои дары церкви, а не одиночку. Gott hat seine Gaben der Gemeinde gegeben und nicht einzelne Persönlichkeit. Поэтому его слава проявляется в церкви. Deswegen zeigt sich seine Herrlichkeit in der Gemeinde. Через каждого из нас. Durch jeden von uns. Вот скажите, кому нужна такая вера, которая ничего не двигает? Schaut hier, wer braucht schon so einen Glauben, was nichts bewirken kann, was nichts bewegt? Которая не свидетельствует о Божьей любви, Божьей славе? Was wieder über Gott seine Herrlichkeit, über seine Liebe bezeugen kann? Это просто религия. Es ist einfach nur eine Religion. Которая никому не нужна. Der absolut keiner braucht. Но если ты в церкви, aber wenn du in der Gemeinde bist, тогда твою веру не так просто погасить. Dann ist es nicht so einfach, deinen Glauben zu erlöschen. Все испытания и кризисы, которые случаются в твоей жизни, легче проходят. Und alle deine Krisen, alle deine Prüfungen, was du so hast, vergehen einfacher. Ты развиваешься. Du entwickelst dich weiter. Твои дары духовно не развиваются. Und deine geistlichen Gaben, sie entwickeln sich auch weiter. Двигаешься в сверхъестественном мире. Und du bewegst dich in der übernatürlichen Welt. Но когда человек по каким-то причинам изолирует себя от церкви, aber wenn ein Mensch aus irgendwelchen Gründen sich von der Gemeinde isoliert, тогда возникает опасность, что он может потерять свою веру. Dann entsteht eine Gefahr, dass er seinen Glauben verliert. Ну как же, я с церковью, я онлайн, я... Wie, ich bin doch, doch mit der Gemeinde verbunden, ich bin doch online dabei. Я столько проповедей смотрю, что уже сам могу вам проповедовать. Ich schaue schon so viele Predigten, dass ich bereits schon bald selbst predigen kann. Ну, значит, так не работает. Wisst ihr, das arbeitet nicht so, нет, das funktioniert nicht so. Нет, nein. Тебе нужно быть реально с церковью, а не виртуально. Du musst in Realität mit der Gemeinde zusammen sein und nicht virtuell. Чтобы Бог начал действовать в твоей жизни и через тебя. Damit Gott beginnt, in deinem Leben zu wirken und durch dich zu wirken. Иначе это будут просто слова. Ansonsten sind es nur einfach Blabla, Worte. Вы смотрите, Бог, Он сотворил нас социальными существами. Schaut ihr, Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Нам нужны друзья. Wir brauchen Freunde. Нам нужно общение. Wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. И не только женщинам. Und nicht nur den Frauen. Мужчины, скажите аминь. Männer, sag doch mal ein Amen. Schwaches Amen. Okay, ну ладно, сдержанно. Okay, ihr seid ein bisschen zurückhaltend. Да, нам нужно общение. Wir brauchen die Gemeinschaft und Kommunikation. Мы нужны друг другу. Wir brauchen einander. Ты не можешь жить полноценно, когда ты одинок. Du kannst nicht ein vollkommenes Leben leben, wenn du allein bist. Одинок, einsam. Also wenn du einsam bist. Также и духовно. Genauso verhält sich das im geistlichen Leben. Одиночество, оно делает нас больными. Einsamkeit macht uns krank. Вы смотрите, несколько лет назад были проведены такие исследования. Schaut ihr, vor ein paar Jahren wurden solche Erforschungen angestellt. Да, на тему, как социальная жизнь влияет на здоровье человека. Auf das Thema, wie das soziale Leben auf die Gesundheit von Menschen sich auswirkt. Оказывается. Und es hat sich herausgestellt, что люди с реальной повышенной социальной активностью реже болеют. Dass die Menschen, die reale, еще раз. С реальной социальной активностью, повышенной социальной активностью. Wenn sie soziale Gemeinschaft haben und in Realität so eine hohe soziale Gemeinschaft besitzen, они реже болеют. Sie sind weniger krank. И вот в течение 9 лет были исследованы 7000 человек. Und innerhalb von 9 Jahren wurden 7000 Menschen untersucht. Из разных слоев общества. Aus verschiedenen Schichten, also Schichten der Menschen. Sozialschichten. Mhm. Und als Resultat? У одиноких людей bei den einsamen Menschen смертность была в три раза выше, чем war dreimal höher, die Todesrate war höher, dreimal höher als bei den Sozialaktiven. Даже среди тех людей, которые вели нездоровый образ жизни. Sogar auch unter den Menschen, die keinen gesunden Lebensstil geführt hatten. Аналогичные результаты. Sind absolut die gleichen Resultate. Дальше. У тех, weiter, bei den anderen, которые присоединились к группе людей, die sich einer Menschengruppe angeschlossen haben, в течение следующих 6 месяцев, innerhalb der nächsten 6 Monate, уменьшился риск смерти на 50%. Hat sich die Todesrate um 5, also die Risiko zu sterben, hat sich um 50% minimiert. Wow. Wow. Это весомый аргумент в пользу домашних групп. Das ist ein sehr sehr gutes Argument, so ein wichtiges Argument für die Kleingruppen. Короче, also kurz gesagt, если ты хочешь выжить следующие полгода, wenn du das nächste halbe Jahr überleben willst, присоединяйся к домашней группе. Komm zu der Kleingruppe. Лучше пить колу с друзьями. Es ist besser Cola mit den Freunden zu trinken. Чем жевать листья салата в одиночестве, да? Als Salatblätter in Einsamkeit zu kauen. Знаете, принадлежность к группе нам делает нас почти бессмертными. Wisst ihr, eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe macht uns fast unsterblich. Есть ли у тебя домашняя группа? Hast du denn eine Kleingruppe? Где ты можешь пообщаться, посмеяться? Wo du dich unterhalten kannst, wo du lachen kannst. Где ты можешь где вы можете помолиться друг за друга? Wo ihr gemeinsam füreinander beten könnt. Если у тебя такой группы нет, подойди потом к инфостолу, мы тебе найдем такую группу. Wenn du so eine Kleingruppe nicht hast, dann komm bitte zum Infotisch, wir werden für dich bestimmt eine gute finden. Okay. Если ты общаешься онлайн. Wenn du dich online, also virtuell, mit jemand kommunizierst, да, oder unterhältst, сетях, oder in Social Media, то оказывается, эта статистика не про тебя. Dann ist diese Statistik nicht über dich. Вот эти результаты, вот эти исследования. Also diese Forschungen, diese Resultate. Да, вот эти чудесные результаты касаются только живого общения. Diese tolle Resultate, sie betreffen nur eine Live-Unterhaltung, Live-Gemeinschaft. Далее. Weiter. 270 человек. 270 Personen. Из этих исследований. Aus diesen Erforschungen. Были заражены вирусом гриппа. Sind krank geworden an der Grippe. Не коронавирус, а просто обычным гриппом. Also nicht Coronavirus, sondern einfache Grippe. И выяснилось. Und es hat sich herausgestellt, что люди, у которых была сильная эмоциональная связь с другими людьми, dass die Menschen, die eine starke emotionale Bindung zu anderen Menschen hatten, 4 раза быстрее и легче перенесли заболевание, чем одиноки. Haben viermal leichter die Krankheit ertragen und sind viermal schneller gesund geworden. Чем одиноки. Als die Einsamen. Даже если они себя вот такими одинокими не считали. Als wenn sie sich nicht als einsam gehalten haben. Впечатляет? Beeindruckt das euch nicht? Да? Окей. Okay. Надеюсь, что наши домашние группы теперь вырастут. Ich hoffe, dass unsere kleinen Gruppen jetzt wachsen werden. И появятся новые. Und es kommen neue Menschen okay. Смотрите, dazu. Если у нас здоровая духовная жизнь. Schaut her, wenn wir also haben wir denn ein geistliches, gesundes Leben? Если у нас есть поддержка друзей, wenn wir eine Unterstützung von unseren Freunden нам haben, легче пройти через все кризисы. Dann fällt es uns leichter, durch alle Krisen, menschlichen Krisen durchzugehen. Знаете, а кризисов у нас в нашей жизни будет еще очень много. Und wisst ihr, wir werden in unserem Leben noch viele Krisen haben. Да. И вот смотрите, домашние группы. Schaut hier die kleinen Gruppen. Богослужение в среду. Der Gottesdienst am Mittwoch. Я уже не говорю про воскресное богослужение. Ich sag jetzt nicht einmal, was Sonntagsgottesdienst anbetrifft. Это не запасная опция для твоей духовной жизни. Das ist kein Rettungsring für dein geistliches Leben. Это жизненная необходимость для твоей веры. Das ist für dein Leben unabdingbar. Это необходимость для твоей веры. Das ist wichtig für deinen Glauben. Читаем Евреям 10:23-25. Wir lesen aus Hebräer 10:23-25. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать или ободрять друг друга, и тем более усматривать о приближении дня оного. Haltet an diese Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wer sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe kommt, an dem der Herr kommt. Это жизненная необходимость быть в собрании. Das ist überlebenswichtig, im Gottesdienst dabei zu sein. Чтобы выжить духовно. Um geistlich zu überleben. И не потерять свою веру. Und seinen Glauben nicht zu verlieren. Ты и я. Du und ich. Были созданы с потребностями в Боге и друг друге. Sind dafür geschaffen worden, eine Notwendigkeit in der Gemeinschaft mit Gott zu haben und mit anderen. Вы знаете, это всегда было вызовом для Божьего народа. Es war immer eine Herausforderung für Gottes Volk. Служить Богу или идолам. Gott zu dienen und nicht ihren Idolen, ihren Götzen. Мы, конечно, понимаем, что сейчас никто не поклоняется идолам так, как раньше. Wir verstehen ja, dass heutzutage niemand so die Götzen anbetet wie früher. Но проблема-то осталась. Aber das Problem ist doch immer noch da. Ну, в современном мире идолам поклоняются по-другому. In der modernen Welt betet man die Götzen anders. Библия говорит его народу. Die Bibel sagt zu seinem Volk. Что она говорит? Was sagt sie zu seinem Volk? Да не будет у тебя других богов. Es sollen keine anderen Götter in deinem Leben sein. Но сегодня und heute, мы фактически поклоняемся самим себе. Faktisch beten wir uns selber an. Когда мы ставим свои себя самого или свои желания выше воли Божьей. Wenn wir uns selbst und unsere eigenen Wünsche höher stellen als Gott sein Willen. Или когда мы поклоняемся тем вещам, oder wenn wir diese Dinge anbeten, которые занимают место Бога в нашей жизни, die den Platz Gottes in unserem Leben einnehmen. Вот то, к чему ты больше всего стремишься. Also das, nach was du am meisten strebst, что занимает все твои мысли и желания, was all deine Gedanken, deine Wünsche erfüllt, ради чего ты готов жертвовать, für was du bereit bist zu opfern. И это отодвигает Бога в сторону. Und das rückt den Herrn, also Gott in den Hintergrund. Вот это и есть твой Бог. Genau das ist dein Gott. И знаете, что самое неприятное? Und wisst ihr, was das Unangenehmste ist? Что Бог сотворил все эти вещи в помощь нам. Dass Gott all diese Dinge als Hilfe für uns geschaffen hat. Чтобы наша жизнь была интереснее, полнее. Dass unser Leben interessanter und voller wird. Чтобы вот эти вещи, вот эти все вещи, они должны были служить нам. Diese Dinge sollten uns allen dienen. Чтобы мы могли войти в свое призвание. Damit wir in unsere Berufung reinkommen können. Но часто вот эти все вещи, они становятся нашими идолами. Aber oftmals werden all diese Dinge zu unseren Götzen. Если они заняли место Бога в нашем сердце. Wenn sie den Platz Gottes eingenommen haben in unserem Leben. Знаете, есть такие города. Wisst ihr, es gibt solche Städte. Там очень много мусора. Dort gibt es sehr viel Müll. Мы как-то с Генри смотрели одну передачу. Wir haben mal mit Henry so einen Bericht geschaut. Такая страна с очень богатой историей. So ein Land, das so eine reiche Geschichte hat. Это была передача о путешествиях. Das war so ein Reiseführer. Вот такая страна, богатая история, архитектура. So ein Land, was reich an der Geschichte ist und eine schöne Architektur hat. Огромный потенциал. Und hat ein Riesenpotenzial. И вот знаете, вот в этих городах, und wisst ihr, in diesen Städten, рядом вот с этими памятниками красивыми, neben diesen wunderschönen Denkmälern, строениями такими красивыми, diesen Bauten, горы мусора. Berge von Müll sich befinden. Белый песок. Dieser weiße Strand. Красивый пляж. Wunderschöne Strände. Пальмы. Palmen. Синее море. Das blaue, das blaue Meer. И все это завалено мусором. Und all das ist voller Müll. Кто-нибудь хочет посетить такие места? Möchte jemand solche Orte besichtigen? Вонь, собаки, вот эта грязь. Hunde, dieser Dreck, dieser Gestank. Вы знаете, если мы, как Божий народ, как христиане, Wisst ihr, wenn wir als Gottes Volk, als Christen, если мы не стремимся к святости, wenn wir nicht nach Heiligkeit streben, если мы миримся с компромиссами, wenn wir uns mit Kompromissen anfreunden, не очищаем свое сердце, wenn wir unser Herz nicht reinigen, то мы становимся похожими вот на эти города с мусором, dann werden wir diesen Städten mit dem Müll ähnlich. Да, мы смиряемся с этим мусором. Ja, wir geben uns zufrieden mit diesem Müll. Да, и Божий огонь, он постепенно потухает в нас. Und Gott, sein Feuer wird langsam weniger und weniger. Да, и остается только форма. Ja, und es bleibt nur eine Form darüber übrig. Приходит просто элементарная религия. Es kommt einfach nur dieses, diese einfache Religion. О какой сверхъестественной жизни здесь можно говорить? Über welches übernatürliche Leben ist da noch die Rede? Я расскажу вам еще одну историю. Ich erzähle euch noch eine Geschichte. Когда я работал в практике у врача, als ich noch in einer Arztpraxis gearbeitet habe, произошла такая интересная история. Es ist eine interessante Geschichte passiert bei uns. У нас был один пациент, который имел позвоночную грыжу. Wir hatten einen Patienten, der hatte, Scheibenvorfall. У него были очень сильные боли. Er hatte sehr starke Schmerzen. Он приходил часто на уколы. Er kam sehr oft, um zu spritzen. Вот однажды приходит его жена und eines Tages kam seine Frau, и просит врача, und bittet den чтобы Arzt, он пришел и что-то сделал, потому что он уже просто на стену лезет. Damit er zu ihrem Mann kommt und etwas tut, weil der, ihr Mann hält das nicht mehr aus. Да. И врач стоит и говорит. Und der Arzt steht da und sagt zu ihr, ну что я могу сделать? Was soll ich denn noch я tun? Могу ему сделать укол. Ich kann ihm eine Spritze geben. Но потом это действие пройдет и опять все опять возвратится боль. Aber die Wirkung wird nachlassen und der Schmerz kommt wieder zurück. Вам надо идти к специалистам. Ihr müsst zu einem Spezialisten. Я не знаю, почему они там специалисты не пошли. Ну, вы знаете, эта болезнь трудно лечится. Ich weiß nicht, warum er zu einem Spezialisten nicht gegangen ist, aber ihr wisst selber, dass Bandscheibenvorfall sehr schwer heilbar ist. Да. А я как раз, я просто случайно оказался свидетелем этого разговора. Und ich war zufällig der Zeuge von diesem Gespräch. Я посмотрел, эта женщина заплакала. Diese Frau fing an zu weinen. Врач, ну, пошел по своим делам. Und der Arzt ging dann wieder seinen seine Wege. Und ich schaue mir sie so чувствую, an. Горит. Und ich fühle, dass es in mir was brennt. Горит. Es brennt я was там in работаю, mir. Да? Я там не просто пришла, короче, я там работаю. Also вообще... ich bin dort nicht einfach zum Arzt gekommen, sondern ich arbeite dort. Да, и у меня бы такое дерзновение пришло. Und ich habe so eine Kühnheit, so einen Mut bekommen. И я спрашиваю эту женщину. Und ich frage diese Frau. Ich говорю, верите в Бога? Glauben Sie an Gott? Она говорит, да. Sie sagt, ja. Мы с мужем ходим в поместную церковь. Ich mit meinem Mann gehen in eine örtliche Gemeinde. Мы даже в домашнюю группу ходим. Wir gehen sogar in eine Kleingruppe. Ой, я обрадовалась так. Ich habe mich so gefreut. Я говорю, а вы верите в то, что Бог может исцелять? Und dann frage ich sie, glauben Sie daran, dass Gott heilen kann? Вижу такие большие глаза. Und dann sehe ich ihre großen Augen. А я говорю, вы Библию читаете? Und dann frage ich sie, lesen Sie die Bibel? Конечно. Natürlich. А вы верите, что Библия это Божье слово и Glauben это истина? Glauben Sie, dass das Wort, dass die Bibel Wort Gottes ist? Ну, когда это было? Das war doch damals alles. Да, и я говорю, Бог вчера, сегодня, веки тот же. Und dann sage ich zu ihr, Gott ist gestern, heute und in Zukunft dasselbe. Это написано. So steht es auch geschrieben. Слове. In seinem Wort. Если Иисус исцелял 2000 лет назад. Und wenn Jesus vor 2000 Jahren geheilt hat. Тысячи людей. Tausende von Menschen. Почему он не может исцелить вашего мужа? Wieso kann er auch ihren Ehemann nicht heilen? Он даже меня исцелил, когда я еще не очень верующая была. Er hat sogar mich geheilt, wo ich noch nicht so gläubig war. Как это? Wie? Я ей говорю. Und dann sage ich zu ihr. Когда вы придете домой? Wenn Sie nach Hause kommen. Положите руку на больное место. Legen Sie Ihre Hand auf die schmerzende Stelle. И скажите так. Und sagen Sie so. Это поможет. Wird das tatsächlich helfen? Я говорю 100%. Und ich sage 100%. Я тоже здесь помолюсь, чтобы не сомневались. Und ich werde auch hier beten, damit Sie nicht zweifeln. И знаете, она побежала на всех парусах домой. Sie ist so schnell nach Hause gerannt. Она сделала так, как ей сказала. Sie hat so getan, wie ich zu ihr gesagt habe. И ее муж сразу же был исцелен. Und ihr Ehemann war sofort geheilt. Я разговаривала с ним по телефону через несколько месяцев. Nach paar Monaten habe ich mit ihm telefoniert. Я его спросила, я говорю, ну как вы себя чувствуете? Und ich habe ihn gefragt, wie fühlen Sie sich? Он говорит, вот когда помолилась моя жена, und sagt, nachdem meine Ehefrau gebetet hat, никогда больше у меня этих болей не было. Hatte ich seitdem niemals mehr Schmerzen gehabt. Halleluja. Halleluja. Давайте прославим Бога. Lass uns Herrn eine Ehre geben. Спасибо, Господь. Danke, Herr. Да. Смотрите, эти люди ходили в евангелическую церковь. Schaut ihr, diese Menschen sind in eine evangelische Gemeinde gegangen. Принадлежали к домашней группе. Haben zu einer Kleingruppe gehört. Но их вера была настолько неразвита. Aber ihr Glaube war so unterentwickelt, что они, у них даже мысли не возникало, что Бог может что-то для них сделать. Dass sie nicht einmal auf einen Gedanken kamen, dass Gott etwas für sie tun kann. Что Бог сегодня может действовать так же, как 2000 лет назад. Dass Gott genauso wie vor 2000 Jahren heute wirken kann. Что это за вера? Was ist das für ein Glaube? Кому нужна такая вера, которая ничего не может двигать? Wer braucht denn so einen Glauben, was nichts bewegen kann? Они были так счастливы. Sie waren so dermaßen glücklich. Что вот это новое переживание с Богом произошло в их жизни. Dass diese neue Erfahrung in ihrem Leben stattgefunden hat. И потом, когда я разговаривала с этим мужчиной. Und als ich dann später mit diesem Mann gesprochen habe. Говорит, мы теперь всегда обращаемся к Богу. Und der sagte zu mir, wir wenden uns jetzt immer an den Herrn. Мы теперь знаем. Wir wissen jetzt. Знаем. Wir wissen jetzt, что он отвечающий. Dass er ein antwortender Gott ist. Понимаете, что это не просто какой-то мифический персонаж. Dass es nicht irgendein Mythos ist, sondern. Ну, типа, я не хочу попасть в ад, да, вот буду верить. So ungefähr, ich will nicht in die Hölle, deswegen werde ich jetzt glauben. Понимаете, они поняли, они узнали. Wisst ihr, die haben verstanden, die haben erkannt, что Бог отвечающий. Dass Gott ihnen antworten что kann. Что он живой. Dass Gott lebendig что ist. Что он сегодня действует. Dass er auch heute handelt. Через них. Durch sie. Через эту женщину, например. Durch diese Frau zum Beispiel. Или через этого мужчину. Oder durch diesen Mann. Простых людей. Durch ganz einfache Menschen. И через Menschen. Тебя он тоже может действовать. Und auch durch dich kann er wirken. И тем более в твоей жизни. Und umso mehr in deinem Leben. Знаете, у Исаии есть такие слова. Wisst ihr, Jesaja hat solche Worte. 43, 6, 7 мы читаем. Das lesen wir aus dem Kapitel 43, die Verse 6 und 7. Я северу скажу, отдай мне мой народ. И скажу югу, не держи мой народ в тюрьме. Приведи сыновей моих и дочерей ко мне издалека. Всех, кто принадлежит, всех, кто носит мое имя, я сотворил их для себя, а не мои. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf. Gebt mein Volk heraus, haltet es nicht mehr fest. Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Закрой свои глаза. Bitte schließ deine Augen. Я слышу сегодня, ich höre heute, как Бог зовет свой народ. Wie Gott sein Volk ruft. Выйдите из плена. Kommt aus der Gefangenschaft heraus. Из плена своих забот. Aus der Gefangenschaft eurer Sorgen своих raus. Своих удовольствий. Aus euren Vergnügungen, aus euren Spielen. Я ваш Бог, говорит он. Ich bin euer Gott, sagt Я er. Создал вас. Ich habe euch geschaffen. Я, и вы принадлежите мне. Und ihr gehört zu mir. Я создал вас для своей славы. Ich habe euch zu meiner Herrlichkeit geschaffen. Для сверхъестественной жизни. Für ein übernatürliches Leben. Войдите в мое присутствие. Kommt in meine Gegenwart hinein. И живите в нем. Und lebt darin. Давайте мы встанем и помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Life or a sacred alive or creeper alive a merios storios. Кибара лаверия дарегал дареглеща на мерюгора ласалдас. Перед тобою мы, Господь. Stehen vor dir, Herr. С открытыми сердцами. Mit offenen Herzen. Наше сердце жаждет тебя. Unser Herz durstet nach dir. Мы жаждем тебя, Wir dursten nach dir, Herr. Жаждем пережить твое сверхъестественное присутствие. Es hungert nach dir, deine übernatürliche Gegenwart zu spüren, zu erleben. Herr, du rufst uns. Вырви, выведи нас из плена наших забот. Herr, reiß uns daraus. Hole uns aus der Gefangenschaft unserer Sorgen raus. Aus unserer Komfortzone heraus. чтобы мы пришли к тому, к чему Ты нас призвал. Damit wir zu dem kommen, wozu Du uns berufen hast. Чтобы мы наконец-то стали светом и солью для этого мира. Damit wir endlich zu Licht und Salz für diese Erde, Ты für diese дал нам веру. Du hast uns den Glauben gegeben. Ты дал нам силу. Du hast uns die Kraft gegeben Ты dafür. Ты дал нам Святой Дух. Du hast uns den Heiligen Geist и gegeben. Ты дал нам инструкцию. Und Du hast uns die Bedienungsanleitung dafür gegeben. Господь, мы просим Тебя. Herr, wir bitten Dich. Разрушь все эти твердыни греха в нашей Herr, жизни. Zerstöre alle Festungen der Sünde in unserem Leben. Все, что разделяет нас с Тобою. Alles, was uns von Dir teilt und trennt. Умножь нашу веру. Herr, vervielfältige unser и помоги Glaube. Нам, Господь, чтобы всегда смотрели в Твоем направлении. Herr, und helfe uns immer in Deine Richtung zu schauen. Нас сегодня много что отвлекает. Heute lenkt uns so viel von Dir ab. Но мы хотим, Господь, aber wir wollen, Herr, чтобы Ты один был нашим царем. Dass Du alleine unser König bist. Потому что тогда наша жизнь будет беспроигрышна. Denn erst dann wird unser Leben gewinnbringend sein. Сделай нас готовыми. Herr, mach uns bereit. Идти за Тобой туда, куда Ты нас позовешь. Dir zu folgen dort, wo Du uns rufst. Сделай нас готовыми. Herr, mach uns bereit. Служить Тебе, несмотря ни на что. Dir zu dienen, trotz allen Widrigkeiten. Чтобы наши сердца всегда горели для Тебя. Dass unsere Herzen immer für Dich brennen. Чтобы любовь, Господь, она не истощалась в нас. Dass die Liebe in uns nicht wenig wird. Твои источники. Dass deine Quellen. Пусть будут полны в нас. Sollen voll sein in uns. Дорогой Святой Дух. Lieber Heiliger Geist. Это желание нашего сердца сейчас. Das ist der Wunsch unseres Herzens. Это наша молитва. Das ist unser Gebet. Это есть твоя воля. Das ist dein Wille. Мы благодарим Тебя, wir danken dir, что все это мы имеем в Тебе. Dass all das wir in dir haben. И мы можем сегодня это получить. Und wir können das heute empfangen, если примем решение. Wenn wir eine Entscheidung treffen. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Спасибо, Danke dir, Herr. Ты видишь все, Господь. Du siehst alles, Herr. Мы поклоняемся Тебе. Wir beten dich an. И Ты всемогущий Бог. Und du bist ein allmächtiger Gott, который действует и сегодня. Das auch heute wirkt. Даже как 2000 лет назад. Wie vor 2000 Jahren. Вчера. Gestern. Сегодня. Heute. И во веки. Und in Ewigkeit. Ты тот же. Du bist derselbe. И мы прославляем Тебя. Und wir preisen dich, Herr. Amen.